Hier bei Wichtig, Fast Age. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Gibt's ihn nicht? Wer ist der? Ja, das ist Fast Age hier. Hallo? Ja, hallo? Hallo, was denn da? Was bist du das? Hallo? Hallo? Wer ist da? Wer bist du? Was? Ich bin Marvel, weißt du, was ist los hier? Was geht ab? Na ja, geht schon. Hassan, weißt du? Ja, ich bin am Telefon. Bist du dran? Ja, was ist los hier? Weißt du, wir warten hier auf Baustelle. Was ist los? Kommst du oder was? Was wartet ihr? Was? Ich warte auf dich. Du hast gesagt, du kommst hier vorbei, weißt du? Ja? Ja. Wo denn? Ach, ja? Hallo? Hallo?